Folge 12 von 24. Ein neuer Tag, ein neuer Mord im Wüstenexpress. Willkommen zurück, liebe Mitreisende. Vielleicht sollten wir uns einmal unter den Mitreisenden umhören, ob irgendeinem irgendetwas Auffälliges im Zusammenhang mit diesem Toten im Speisewagen untergekommen ist. Du meinst, Friedrichsberg, wir sollen einfach so wildfremde Menschen ansprechen? Naja, das gehört zum Wesen von Ermittlern dazu. Das ist mir aber unangenehm. Also ich spreche ja schon mit euch relativ ungern. Wir hören dir auch noch weniger gerne zu. Na, stimmt. Na, dann passt das doch. Entschuldigen Sie bitte. Was wollen Sie von mir? Ist Ihnen vielleicht irgendetwas aufgefallen? Lassen Sie mich bloß in Ruhe. Dann darf ich Sie vielleicht etwas fragen. Nee, danke, ich kaufe nichts. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte gar nichts von Ihnen hören. Ich wollte Sie ja auch fragen, ob Sie etwas gesehen und haben. Und wenn, wären Sie der Letzte, dem ich das verraten. Ja. Ist Ihnen vielleicht irgendetwas aufgefallen? Was soll mir denn auffallen? Und Sie? Ich bin hier, um selber aufzufallen. Da gucke ich doch nicht auf andere. Na, ist klar. Und, warst du erfolgreich? Das gibt's doch nicht. Keiner will irgendetwas gesehen oder gehört haben. Da sitzt den ganzen Morgen über ein Toter am Speisetisch und keinem ist irgendetwas aufgefallen? Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische. Mir ist etwas aufgefallen. Oh, dann sind Sie unsere Rettung. Heute Morgen auf dem Weg in den Speisewagen ist mir eine, ja, ich möchte sagen, eine komische Gestalt begegnet. Was für eine komische Gestalt? Sie ist schwer zu beschreiben. Versuchen Sie es einfach mal. Nun, Sie werden mich auslachen, aber am ehesten hat mich diese Gestalt an eine Mumie erinnert. Eine Mumie? Ja. Als hätte sich jemand von oben bis unten mit Klopapier eingewickelt. Oh, ist doch unhygienisch. Naja, nicht, wenn es vorm Einwickeln unbenutzt ist. Ganz eingewickelt, das ist ja auch eine ziemliche Papierverschwendung. Mhm. Das gerade hier, wo Papier an Bord auch rasch knapp werden kann. Ja, kann man ja nicht mal eben zum Supermarkt rüber. Und dann hat er vielleicht auch keins. Hm? Na, ich finde, das ist unwahrscheinlich. Klopapier gibt es immer. Stimmt. Nicht auszudenken, wenn wir irgendwann mal erleben müssten, dass Klopapier knapp würde. Und sich die Menschen dann vielleicht drum prügeln. Malt mal bitte nicht den Teufel an die Wand. Das ist ja wirklich eine schreckliche Dystopie. Nee, so grausam kann die Zukunft nicht sein. Aber zur Sicherheit könnte man ein paar Rollen horten. Man weiß ja nie. Mhm. Stimmt, wenn noch mehr Menschen auf den Gedanken kommen, sich als Mumie einzuwickeln. Ja, dann hätten wir hier schnell ausgeschissen. Da, jetzt ist aber mal gut. Vielen Dank für Ihre Beobachtung, Herr. Mein Name ist Focus. Hamilton Focus. Engländer? Schwede mit niederländischen Wurzeln. Ein bisschen England ist aber auch noch irgendwo dabei. Glaub, 700 Gramm bei meiner Urgroßmutter, väterlicherseits. Und Sie reisen bis, Ägypten. Wie alle hier an Bord, nicht wahr? Darf ich Sie fragen, was Sie da unter Ihrem Arm tragen? Unter meinem Arm? Keine Ahnung. Eben hatte ich da noch nichts klemmen. Zeigen Sie bitte mal, das ist eine Langspielplatte. Sie haben recht. Schatz, ich grüße dich aus der Ferne. Ja, aber wie kommt die denn unter meinen Arm? Das wollte ich Sie gerade fragen. Ich habe doch nicht mal einen Plattenspieler. Keiner von uns, aber irgendjemand verteilt hier munter Platten. Platten? Ja, Vinyl. Und das habe ich im Bad auf dem Fußboden. Sie entschuldigen mich jetzt bitte, ich würde gerne noch zum Mittagessen. Es gibt heute fangfrische Kutterscholle, die will ich auf keinen Fall verpassen. Wann kriegt man das schon mal auf dem Weg in die Wüste? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, die Kutterscholle hätte ich ja auch gerne. In der Aufregung eben habe ich noch nicht mal richtig fertig gefunden. Dafür hast du jetzt die Croissants von dem Toten. Ah, gut, dass du mich daran erinnerst. Wieso nun hatte der Tote diese Platte bei sich? Und ich sie im Auto. Ja, dieser Hamilton Focus unterm Arm. Ich weiß es nicht. Noch nicht. Alles höchst seltsam. Hm. Ob das auch etwas mit dem Piraten und der Mumie im Auto zu tun hat? Stimmt. Aber der Pirat ist doch mit dem Auto gegen die Wand gekracht. Und die Mumie hat Sir Lancelot aus dem Zug gekickt. Mhm. Vielleicht sind die ja nicht tot zu kriegen. Du meinst, wie Zombies? Ja, sowas. Wie dem auch sei. Ich glaube, weder ein wieder auferstehende Piraten noch ein untote Mumien, die metzelnd durch die Lande ziehen. Bisher haben wir alle seltsamen Todesfälle in diesem Zug geklärt. Bis auf den toten Professor im Speisewagen. Ja, mir schwammt da nichts Gutes. Da kommt noch was ganz Übles auf uns zu. Ach was. Doch, doch. Nein, ich freue mich jetzt erstmal auf unseren Zwischenstopp in Griechenland. Wir lassen den Mord einfach mal Mord sein. Und wenn wir unser endgültiges Ziel Ägypten erreicht haben, haben wir den Mord auch schon vergessen. Und falls nicht, spätestens wenn wir meinen alten Freund Dr. Robertson Davis tatkräftig unter die Arme greifen, denken wir im Schweiße unseres Angesichts überhaupt nicht mehr daran. Wie ich dich kenne, lehnst du dich wieder zurück. Und greifen und schwitzen müssen die anderen. Mhm. Einer muss ja aufpassen, dass ihr alles richtig ausführt. Ich freue mich jedenfalls darauf. Was für eine herrliche Odyssee bis hierhin. Lehnen wir uns zurück und genießen die Fahrt in einem der schönsten Züge dieser Welt im Wüstenexpress. Verstehe ich das richtig? Du kriminalisierst nicht weiter? Was ist mit der Leiche? Mit der Platte. Die gibt's schon auf? Ruhe jetzt. Der große, allwissende Friedrichsberg am Ende mit seinem Latein? Mm-mm. Ars longa vita brevis. Was? Wie jetzt? Ars longa vita brevis. Ah. Und was ist mit dem abgeschnittenen Zeh des toten Professors? Wo ist der und was wird aus ihm? Wenn wir Pech haben, findet er Verwendung im Beef Tartar. So, und jetzt will ich nichts mehr hören. Nichts von dem Toten im Speisewagen, nichts von seinem abgeschnittenen Zeh. Jetzt ist Urlaub. Punkt. Und so wurden die nächsten Etappen der Fahrt tatsächlich ohne größere Störungen genommen. Draußen sauste die Landschaft vorbei. Seen, Berge, kleine Dörfer, größere Städte, winzige Metropolen. Drinnen wurde gelesen, getrunken, gespeist, Konversation betrieben. Die Toten gerieten in Vergessenheit und es gab keine weiteren nennenswerten Ärgernisse. Naja, einmal war das Rührei kalt. Da kommt ihr eh nicht. Aber kalt macht es alles nur noch schlimmer. Und einmal kam der Zugbegleiter aufgelöst auf Albrecht Friedrichsberg zu. Herr Friedrichsberg! Hm? Herr Friedrichsberg! Hm? Es ist etwas Absonderliches passiert. So, was denn? Ich habe doch die 12 Leichen beiseite geschafft. Ja, alle waren körperlich unversehrt. Nur bei einer der Leichen hatte sich rund um seinen rechten Fuß eine kleine Blutlache gebildet. Konnten Sie denn sehen, von welcher Verletzung das Blut stammte? Der Mann trägt noch seinen Schuh. Da wollte ich jetzt nicht selbst nachsehen. Ja, gut, dann lassen Sie uns mal zusammen nachschauen. Die beiden betraten gemessenen Schrittes den Verschlag, in dem die 12 aufgebahrt waren. Der Zugbegleiter wies Friedrichsberg die Richtung, in der die betreffende Leiche lag. Langsam näherte sich der Detektiv und vorsichtig löste er den Blutschuh und die klebrige Socke von besagtem Fuß. Unfassbar. Auch hier fehlt der dicke Onkel. Glauben Sie, das steht in irgendeinem Zusammenhang mit dem anderen fehlenden Zeh? Zum Akademischen? Ja, das müssten wir wohl annehmen. 2 fehlende dicke Zehen können ja kaum ein Zufall sein. Glauben Sie, da sammelt jemand Zehen? Das wäre noch die harmloseste Möglichkeit. Wie schrecklich. Aber was verbindet den Mann hier und den Toten im Speisewagen? Ich weiß es nicht. Der eine war Archäologe und dieser eine Heuschrecke aus dem Imperium der Gräfin. Meinen Sie, es könnte jetzt jeden hier treffen? Ja, ich hoffe. Schließlich wollen wir doch alle eine entspannte Reise im Wüstenexpress verbringen, ohne Einbüßung unserer dicken Onkel. Das heißt, Sie wollen jetzt nichts unternehmen? Doch. Diese Zehensache hier sofort vergessen. Aber das sollten Sie auch tun. Was haben wir auch mit Zehen zu tun? Wir sind ja keine Podologen. Doch es kam noch einmal zu einer merkwürdigen Begebenheit. Nachts. Und zu aller Überraschung spielte sie sich auch noch im Abteil von Albrecht Friedrichsberg, Jupp Straaten und Willi Dahl ab. Die Türe des Abteils wurde kurz nach 23 Uhr sanft geöffnet. Und eine katzenhafte Gestalt schlängelte sich durch den schmalen Spalt, schlich geduckt durch das Abteil und näherte sich Dahls Bettgestell, schlug die Bettdecke sanft zurück und schlüpfte darunter. Das ist aber jetzt. Entschuldigen Sie, ich meine, mir war ja nicht zu rechnen gewesen. Nein. Oh, ich hätte. Wäre ich ja vorher nochmal. Also rasch über die Zähne. Oh, musst du für mich nicht machen. Ich ganz kurz aufstehen, also nur ganz rasch. Bleib einfach liegen. Wir können euch hören. Verzeihung, wir liegen hier auch noch. Was? Ist das ein Dreierabteil? Immer schon gewesen. Oh, für 3 reicht meine Kraft heute Nacht nicht. Auf einen allein hätte ich mich gefreut. Ja, aber also wegen mir müssen Sie jetzt doch nicht gleich... Wir sehen uns. Hm? Gute Nacht, die Herren. Was war das denn jetzt? Buchen wir das mal unter schlecht geträumt ab. Wie ist die überhaupt hier reingekommen? Durch die verriegelte Türe. Stellen wir mal zur Sicherheit noch einen Stuhl von innen davor. Schade. Und nun Musik. Schatz, ich grüß dich aus der Ferne, denn aus der Ferne hab ich dich richtig gerne. Dann tut mein Herz mir auch gar nicht mehr weh, bist du weit weg und nicht in meiner Nähe. Mach, was ich will, mach, was ich will, wie wunderbar, sehr wunderbar, und höre keinen blöden Kommentar. Mach mir das schön. Und denke ich, was denn? Dann doch nochmal an dich. Ja. Denk ich nur, nein, ich vermiss dich wirklich nicht. Ich vermiss dich wirklich nicht. Grüß dich aus der Ferne, denn aus der Ferne hab ich dich richtig gerne. Dann tut mein Herz mir auch gar nicht mehr weh, bist du weit weg und nicht in meiner Nähe. Keiner ist da, der mich hier quält. Daran hat's mir zu Hause oft gefehlt. Wie oft? Darum mach ich was denn? Jetzt endlich Schluss. Ja. Und das ganz ohne einen Abschiedskuss. Ich geht. Weiter geht's mit Folge 13.